Ich hab dich erwischt, klar, das kann mal passieren. Weißt du, wie sich das anfühlt, aus dem Himmel zu fliegen? Dabei wär ich durchs Feuer gegangen für dich, hätte es allen geschworen, du nicht. Nein, du nicht. Der letzte Tag im Paradies, verdammt, hab mir an dir viel mehr als nur die Finger verbrannt. Der erste Tag nach dir, ich komm. Alles geht kaputt, kann's noch gar nicht kapieren. Fühlt sich irgendwie an, wie in der Sonne erfrieren.